Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Plakatgebühren werden verdoppelt, Unfallflucht in Lese und Steinke unterstreicht Aufstiegsambitionen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der demografische Wandel macht sich im Bereich der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg bisher nur geringfügig bemerkbar. Zwar sei ein Minus von 17 Personen zu verzeichnen, dennoch sei es gelungen, dem allgemeinen Trend zu trotzen. Das berichtete Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze im Verlauf des Kreisjugendfeuerwehrtages 2016 am Sonnabend in Warpe. Die Gebühren für das Anbringen von Plakaten im öffentlichen Raum in Nienburg sollen verdoppelt werden. Dies beschloss zuletzt der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung der Stadt. Die bisherigen Konditionen von 1,25 Euro pro Plakat und Woche seien nicht mehr zeitgemäß, berichtet Ausschussvorsitzender Tim Hauschild. Diese Kondition hat sich herausgestellt als nicht auskömmlich. Das heißt, die Verwaltungskosten, die dahinter stecken für den Genehmigungsprozess, die Kontrollen etc. waren deutlich höher als denn die Erträge aus diesem Bereich. Und vor dem Hintergrund hat die Stadtverwaltung empfohlen, die Gebühr pro Plakat von 1,25 Euro auf 2,50 Euro zu erhöhen. Das ist eine Erhöhung um 100%. Das war uns auch bewusst. Nichtsdestotrotz deckt diese Erhöhung gerade so die Verwaltungskosten mit einem kleinen Überschuss, den wir daraus erzielen. Aus dem Grund hat der Ausschuss das auch so empfohlen. Und wir gehen davon aus, dass der Stadtrat die neue Satzung dann auch so mit auf den Weg bringen wird. Zu einer Unfallflucht kam es in der vergangenen Woche in dem Zeitraum von Dienstag bis Freitag. Ein geparkter silberfarbener Opel Astra wurde auf dem Parkplatz der Firma Hotze in Lese angefahren. Ohne sich um den Schaden am Kotflügel zu kümmern, flüchtete der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga fanden am Wochenende 3 von 8 angesetzten Spielen statt. Der SVBE Steimke unterstreicht mit einem 3:0 Heimerfolg gegen Stur die Aufstiegsambitionen des Kaders von Trainer Ralf Tschüppling. Für uns war es wirklich wichtig, dass wir dieses Auftaktspiel gewinnen. Wir waren auch wirklich alle heiß auf dieses Spiel. Die Vorbereitung war ja echt lang, haben sehr viele Vorbereitungsspiele gehabt, die alle gut sind. Und sind ja mega glücklich, dass es gerade gegen einen starken Gegner mit 3:0 für uns so verdient ausgegangen ist. Steimkes Konkurrent im Aufstiegskampf Heiligenfelde gelang ein knappes 1:0 gegen die SG Hoya. In der Tabelle rutschen die Grafenstädter auf Rang 11 ab, haben 2 Zähler Vorsprung vom Relegationsplatz 13. Steimke bleibt Tabellenführer und hat mit 36 Zählern momentan 3 Punkte Vorsprung auf Verfolger Sudweye. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.